Die Perle des Imperiums am Fuße des Vesuv. Sie nennt uns ihren Namen und wir folgen seinem Ruf. Irgendetwas Magisches zieht uns in diese Stadt und inspiriert uns, stimuliert uns wie beim Kartenspiel das noch verborgene letzte Blatt. Die lachenden Gesichter, steckt dahinter nicht auch Hass? Könnten wir Gedanken lesen, wären wir nicht leichenblass? Selbst die Größe von Gefühlen messen wir nur am Genuss. Zu egoistisch, zu narzisstisch. Geben wir Liebe oder Freundschaft sanft den Todeskuss. Und hey, du bist überall. Wir kennen deine Schwächen nur zu gut. Die großen Pläne, Liebe strahlt. Das Eis kann brechen, brechen wie des Feuers Wut. Gewalt in den Straßen, Schmierereien an der Wand. Jeder kocht sein eigenes Süppchen, die eine wäscht die andere Hand. Wir pfeifen auf Moral, es zählt politisches Kalkül. Da intrigiert man, manipuliert man. Wer unbedingt nach oben will, der braucht kein Zartgefühl. Pompeji, du bist überall. In unseren Adern pocht dein Blut. Du scherst dich nicht um Raum und Zeit. Und unter unseren Füßen kocht immer noch dieselbe Glut, immer noch dieselbe Wir pochen gern auf unser Erbe, die einzig gültige Kultur. Dabei sind wir längst überholt, doch das stört uns nicht die Spur. Wir sind nur noch Randfiguren und tun doch, was uns gefällt, so ignorant und arrogant. Sehnen wir uns immer noch als Mittelpunkt der Welt. Pompeji, du bist überall. Wir kennen deine Schwächen nur zu gut. Die großen Pläne, Liebe strahlt. Wir wiegen uns in Sicherheit und dünnes Eis kann brechen. Des Feuers Wut. Pompeji, du bist überall. In unseren Adern pocht so gut dein Blut. Du scherst dich nicht um Raum und Zeit. Entweder heißt Vergänglichkeit und unter unseren Füßen kommt immer noch dieselbe Glut.